Hallo und herzlich willkommen zu Hach, der etwas kürzeren Form von Ach, präsentiert von unserem fantastischen Dominik. Also ich bin ja immer noch dafür, dass wir das Mini-Ach nennen, aber wir haben ja öfter mal verschiedene Meinungen und das kann ja gut meine sein. Die Folge, die hier vorbereitet wurde, ist eigentlich als A-Folge eingekippt worden. Ta-ta-ta! Aber da das Format A ein wenig in Ungnade gefallen ist bei uns wir das eigentlich gar nicht mehr so gerne mögen. Das sagst jetzt du! Es ist die Wahrheit. Das spiegelt nur die Meinung von zwei von drei Leuten wieder. Genau, ja. Ist es so, dass ich diese fantastische Folge, die da vorbereitet wurde, jetzt einfach vortragen werde. Und zwar nicht zum Erraten, sondern zum sich daran ergötzen, weil es tatsächlich auch recht schön geschrieben ist. Gibt es einfach 10 Hinweise? Naja, ich würde mal diesen menschlichen Körper hinter dir lassen und jetzt einfach mal dich auf diese Reise mit mir bewegen. Oh, ich würde so gerne diesen menschlichen Körper hinter mir lassen, aber ich habe die richtigen Drogen noch nicht gefunden. Würdest du den wirklich austauschen wollen? Ja. Das finde ich so geil. Dominik's Ally-Körper, jetzt im Angebot. Was für einen Körper hättest du gern, Jürgen? Das ist mir egal, einer, der funktioniert. Ich habe gestern den jüngsten Terminator-Teil gesehen, der Dark Fate, den ich erstaunlich gut fand. Schöne Grüße an den unschlagbaren Hulk an dieser Stelle. Der kommt gerade in den Kindergarten. Also der Terminator-Teil. Wenn er jung ist. Ah, okay. Ich habe gedacht, dass der Hulk im Kindergarten ist. Nee. Okay, du hast mich komplett rausgebracht. Da ist nämlich, da gibt's dann auch Augmented People, so typische Cyberpunk-Welt, Zukunftsvision, dass quasi man nicht komplett Roboter ist, aber halt Augmented Teile hat. Ja, aber und den Zustand habe ich ja schon. Geil. Okay, also, mein lieber halb bionischer Freund Jürgen und mein lieber komplett menschlicher Freund Filippo, ich werde das jetzt etwas unkompliziert anders angehen. Ich lese jetzt einfach vor und ihr sagt in regelmäßigen Abständen A und O und O. Wenn du jetzt noch länger Vorgeplänkel hast, dann nenne ich das Format um in Mach. Ja, das ist auch tatsächlich schön. Ich war an einer jesuitischen Missionierungsmission beteiligt und mein ursprünglicher Name ist, wie auch mein Geburtsland, nicht bekannt. Ich finde Missionierungsmission ist eine wunderbare Doppelung. Ich finde es schön, dass... Ach so, ja. Ah, okay, gut. Ich habe einen Moment lang gedacht, dass du jetzt auch mal einen versauten Gedanken hast, aber nein, du hast nur die Doppelung hier gesehen. Ich war im Jahr 1579 eine Sensation und manche reisten hunderte Kilometer, um solche Menschen wie mich zu sehen. Es gab Geschichten darüber, wie einige Menschen zu Tode gequetscht wurden, weil sie sich bemühten, mich zu sehen. Also es ist im Prinzip so, als wenn wir mit Ach auf Tour gehen würden, nur halt in der Vergangenheit. Also Moment, meinst du damit in der Vergangenheit, dass wenn wir, keine Ahnung, 500 Jahre in die Vergangenheit reisen, dass wir dann irgendwie interessant, weil obskur wären, oder dass das so in der Vergangenheit schon mal war? Wenn wir 500 Jahre in die Vergangenheit gehen, ich habe keine Ahnung. Ich sprach wohl 4 Sprachen, Portugiesisch, Indisch, Japanisch und Swahili. Und in einem Tagebuch wurde ich beschrieben als 6 Fuß, 2 Zoll oder 1,88 Zentimeter groß. Das sind nicht 1,88, das ist 6 Fuß 2, echt krass. Er war schwarz und seine Haut war wie Holzkohle und er hatte die Stärke von 10 Männern. Das passt dann auch ganz gut, weil er hat den Spitznamen das Biest. Oh, Achso, nee, was waren die vereinbarten Geräusche? Im Prinzip alle Vokale außer Ä oder I. Ich arbeitete. Hat er auch 7 Kinder in einer Nacht gezeugt und über seine Kinder nur gelacht? Hey. Seine Feinde? Oh. Den hatten wir schon. Ich weiß. Und auch mit dem Spruch, hallo, er hatte die Stärke von 10 Männern. Klingt einfach so nach. Also, nach allem, was ich hier noch vorlesen würde, möchte man das fast glauben. Ich arbeitete früher wahrscheinlich als Sklave und wurde zum Kindersoldaten ausgebildet, der in Kucharet, keine Ahnung, und Goa in Indien kämpfte. Und laut Jesuitenaufzeichnungen erhielt ich einen eigenen Diener, mein eigenes Haus und mein eigenes Stipendium. Tatsächlich wurde ich in nur 2 Jahren vom Sklaven zum Leibwächter des Kriegsherrn, was ich auch ziemlich krass finde, so. Und ich war der erste Ausländer, der die Attribute der berühmten japanischen Ritter trägt. Und wie heißen die japanischen Ritter? Ninja? Nein. Ghost of Tsushima? Was? Samurai. Ach, die Samurai, ey. Ist ja klar. Ich war der schwarze Samurai Yasuke. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt irgendein wirklich schlechter Witz an der Stelle. Ich war jetzt gedanklich voll verquer. Also ich finde es mega krass, weil, also wie ihr jetzt aus dem weiteren Fließtext noch erfahren werdet, es gibt ja unter anderem eine Anime-Serie, wo es quasi einen schwarzen Samurai gibt und it's a real thing. Wusstet ihr das? Nein. Also, dass es einen gab, habe ich mal gehört, aber nichts über ihn. War das der letzte Samurai? Nein, das war Tom Cruise. Ah ja, drum. Das ist, glaube ich, auch so ein Film, den ich mal gern mit so einem richtigen traditionellen Japaner sehen wollen würde. Was habt ihr unserer Geschichte angetan? Was tut ihr mit unserer Kultur? Ich war vermutlich der erste Ausländer, der den Rang eines Samurai erhielt. Die meisten Historiker sagen, ich komme aus Mosambik, aber einige haben andere Länder wie Sudan, Äthiopien oder Nigeria vorgeschlagen. Ich finde vorgeschlagen. Aber war der dann in Japan jetzt gerade irgendwie, ich habe einen Sprung verpasst, war der nicht noch in Indien? Ja, es wird vermutet, dass ich als Kind von arabischen und indischen Sklavenhändlern aus meiner Familie entführt und durch arabische Länder und über den Indischen Ozean gehandelt wurde. So, ja, ja, aber ist er dann im Ausland zum Samurai geworden oder? Genau, also tatsächlich kommt das jetzt alles noch. Ach so. So, ich weiß, dein Wissensdurst ist unstillbar, Jürgen, aber Gedulde dich einfach noch ein wenig, bis du meinem zarten Stimmlein ausreichend gelauscht hast. Nee. Das ist nicht so dein Ding, oder? Nee, nicht wirklich. Ich arbeitete wahrscheinlich als Sklave und wurde als Kindersoldat ausgebildet, der in Kurat und das ja, genau, Kor vor. In Indien kämpfte, bevor er von Jesuiten-Missionaren aus Portugal als Kammerdiener eingestellt wurde. Ja. Ich kam 1579 im Dienst des italienischen Jesuiten-Missionars Alejandro Valignano nach Japan, der zum Besuch der Jesuiten-Mission in Indien ernannt worden war. So, was? Jetzt ist quasi der so ein Besucher, also Inspektor der Jesuitenmission in Indien ernannt worden war. Also die sind quasi, jetzt, okay. Genau, so rum. Der ist quasi nach Japan gekommen, wo der Typ stationiert war, der quasi die Jesuitenmission inspizieren soll. Warum der für Indien in Japan stationiert ist, Gott weiß warum. So. Das ist so kompliziert. Ja, also was du raushören sollst, Badass Samurai, und das gehen wir uns das habe ich mir gemerkt. Im Jahr 1581 lernte ich Oda Nobunaga kennen, einen Feudalherrn und den ersten von 3 Unifaktoren Japans. Er stellte sicher, dass mein Körper gründlich geschrubbt wurde, um zu sehen, ob das Schwarz nicht doch Tinte war. Boah. Großartig. Also nicht großartig, sondern also bemerkenswert. Oda war Berichten zufolge beeindruckt von meiner Beherrschung der japanischen Sprache und hielt meine Statur und meine offensichtlichen Kampfkünste für nützlich. In kürzester Zeit wurde ich zum Samurai ernannt und bekleidete im Dienst unter Nobunaga, okay, den Rang des Leibwächters und wurde zu seinem engen Freund. Zu dieser Zeit bitten die Samurai-Gruppen von Kriegern, die sich mit Krieg und Kunst auskennen, die bitteten die Samurai, die herrschende Klasse in Japan. So. Also wirklich krass. Also es geht jetzt noch ein bisschen weiter, aber ich möchte mal kurz innehalten und sagen, dass quasi es mit dem Rassismus zwar so weit war, dass er ihn geschrubbt hat, um zu sehen, ob das echt ist, aber tatsächlich er innerhalb kürzester Zeit ordentlich aufgestiegen ist. Ja, aber war das rassistisch bedingt? Das war einfach, die kannten sowas halt nicht, oder? Es wäre halt interessant, ob er in seinem Leben jemals vorher einen Farbigen gesehen hat. Ja, eben. Oder tatsächlich wurde mir mitgeteilt, dass man nicht mehr sagt Farbiger, man sagt Schwarzer mit großem S. Was ich persönlich unschöner finde, aber wenn das tatsächlich die Art und Weise ist, wie das respektvoller genannt wird, dann mache ich das ab sofort gern. Schwarzer wurde schon immer mit großem S geschrieben. Ja, aber also, keine Ahnung. Ja, okay, da lässt sich vortrefflich diskutieren. Nichtsdestotrotz ist es die wertschätzendere Bezeichnung, deswegen versuche ich darauf zu achten, Schwarzer zu sagen. Ich kämpfte in mindestens 2 großen Schlachten bevor mein Meister von einem Samurai-General betrogen und zum Suizid gezwungen wurde. Was hat er denn eigentlich gekämpft? Also welche Waffe hat er geführt oder welche mit welcher Sache war er denn eigentlich unterwegs? Also ich habe hier ein schickes Bild von eben jenem Herrn in einer Zeichnung, wo er ein ganz klassisches Samurai-Schwert einfach trägt. Ah ja, aber Schwert, alles klar. Die wichtige, Moment, ich war gedanklich falsch. Bitte streichen Sie die letzte Bemerkung. Also Fakt ist, dass er sein Schicksal verliert sich dann so langsam. Er hat dann quasi, es gibt diverse Menschen in seiner Umgebung, machen hier den klassischen Seppuku, weil sie Kämpfe verlieren, aber letztendlich wird er gefangen genommen und ihm wird befohlen, zu den Jesuiten zurückzukehren, und über das weitere Schicksal ist dann in den historischen Zeichnungen nichts weiter zu finden. Also ein relativ unspektakuläres Ende für dieses relativ spektakuläre Leben. Und tatsächlich gibt es ein Kinderbuch, was wohl preisgekrönt ist, auf das das auf seinem Leben basiert. Und das heißt, ist jetzt das Thema Selbsttötung, Selbsthinrichtung nicht so groß ausgebreitet? Nein, also weiß ich nicht. Tatsächlich haben sich ja nur Menschen aus seinem Umfeld umgebracht. Und das gehört in der japanischen Kultur, glaube ich, schon dazu, zu der damaligen Zeit. Und ich weiß nicht, wann dieses Kinderbuch geschrieben wurde. Ich vermute mal nicht im 16. Jahrhundert. Ja, ich stelle mir nur gerade so. Wenn es im 16. Jahrhundert geschrieben wurde. Ich stelle mir jetzt gerade so ein Conny-Buch vor, in dem diese Praktiken dann mal beschrieben werden. Es gibt auch auf Twitter immer diese Conny-Bücher mit den aktualisierten Themen. Conny und Jakob. Conny hat einen Burnout. Ja. Ja, keine Ahnung. Genau. Es gibt diverse japanische TV- und Dramen und Comics. Und auf Netflix gibt es die Anime-Serie Yasuke. Und die ist direkt basierend auf seinem Leben. Habe ich noch nicht reingeguckt. Aber es gibt ja diesen Afro-Samurai. Und ich dachte immer, das wäre, oder heißt der so? Ich glaube schon. Ja. Der quasi ein Comic ist und ein Manga und ein Anime. Und ich dachte immer, das ist kompletter Humbug. Aber tatsächlich gab es einen schwarzen Samurai. Also mindestens einen. Und ich fand es super interessant. Typischer Fall von, kann man nicht draufkommen, sei mir nicht böse. Ich habe denjenigen nicht genannt, der das reingebracht hat. Das war die Mary. Vielen Dank, Mary. Danke, Mary. Danke, Mary. Und das, und danke, Dominik, dass wir das nicht haben erraten müssen. Ja, tatsächlich. Fand ich schön. Ich werde tatsächlich in diese Yasuke-Geschichte mal reingucken. Und vielleicht kaufe ich das Kinderbuch für meine Tochter. Ich weiß nicht, wann sie zum ersten Mal mit rituellem Selbstmord in Berührung kommen sollte. Das ist zeitlos, da kann man auch früh anfangen. Ein zeitloses Thema. Das wäre so geil, wenn so ein Reklam. Ritueller Selbstmord, ein zeitloses Thema. Da gibt es doch von Reklam, gibt es doch auch diese lilanen Heftlein, die immer so Themen, einmal komplexe Themen zusammengefasst in kleiner Reklamform. Okay. Vielleicht haben die ja was irgendwie in die Richtung, so geschichtsmäßig, weiß ich gar nicht genau, aber könnten wir mal recherchieren. Gucken wir mal. Any famous last words? Danke. Ich habe hier immer noch irgendwie dieses Kinderbuch, das es mal auf der Republika gab. Auch so ein kleiner Kindercomic ist nicht Conny, sondern es ist, glaube ich, Anton und Lina entdecken die Internetwerbung. Sehr schön, sehr schönes Buch. Okay. Musst du mal teilen auf der Achterrasse. Kann ich mal machen. Jo. Na dann. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.